Andacht vom 14.10.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Ich werde nicht mehr die Fragen wiederholen, die wir schon beantwortet haben. Die könnt ihr in den alten Lives auf Instagram anschauen. Wir nehmen neue Fragen, und zwar die, die vielen helfen können. Erste Frage. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist getauft werden? Antwort von Reinhard. Ich glaube nicht, dass das Zungenreden der Beweis für die Taufe im Heiligen Geist ist. Das ist meiner Meinung nach eine gefährliche Lehre. Wir nehmen die Leute zu Versammlungen mit, dort lernen sie in Zungen zu reden und dann sind sie zufrieden. Ich halte das für gefährlich. Jesus sagte nie, wir sollen mit Zungenreden getauft werden. Das Zungenreden war nicht der Beweis für die Taufe im Heiligen Geist. Die Jünger sprachen an Pfingsten in natürlichen Sprachen, die die Menschen aus aller Welt verstanden. Warum denke ich, dass es gefährlich ist, sich auf das Zungenreden zu konzentrieren? Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn er vom Heiligen Geist sprach. Er sprach von Kraft und nicht vom Zungenreden. Die Menschen sprechen ein paar seltsame Laute und sind damit zufrieden, aber sie leben ihr Christenleben kraftlos. So manifestiert sich der Heilige Geist nicht. Petrus wurde richtig transformiert, als er mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Er war davongelaufen, als er Gefahr lief, als Jünger Jesu erkannt zu werden. Aber als er mit dem Heiligen Geist getauft war, war er mutig und stellte sich vor die Leute und erklärte, was geschehen war. Also ist Kraft der Beweis für die Taufe im Heiligen Geist. Noch zwei Gedanken dazu. Der Heilige Geist kommt in dich und du kommst in den Heiligen Geist. Getauft werden ist Eintauchen. Aber das Wasser fließt dabei nicht in den Menschen hinein. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, kommt er nicht in dich hinein, sondern du kommst in ihn hinein. Genau das fehlt uns in unserer Erfahrung, deshalb ist die christliche Welt so kraftlos. Der Heilige Geist kommt auf dich und er ist in dir, in deinem Herz. Du bist da wie ein Sandwich. Wie erhältst du die Taufe im Heiligen Geist? Du musst es erst einmal wollen. Bete, Jesus, ich möchte diese Taufe, ich brauche diese Kraft, ich möchte nicht mehr so kraftlos leben. Dann glaube. Jesus sagte, dass es zu jedem Christen gehört. Also glaube das. Dann öffnest du dein Herz. Und diese Erfahrung und Veränderung wird so kraftvoll sein. Kümmere dich nicht um diese paar Worte, die aus deinem Mund kommen. Sie verändern dich nicht. Du musst die Kraft haben. Nächste Frage. Wie werde ich von früherer Schuld frei? Antwort von Matthäus. Es ist deine Entscheidung und es geschah bereits durch die Gnade Gottes. Ich muss mich als jemanden sehen, der durch das vollbrachte Werk des Kreuzes von Sünde befreit ist. Christus hat mich zu einer neuen Schöpfung gemacht. 2. Korinther 5 spricht davon, dass ich an den Punkt komme, wo ich alles hinten lasse, was vor meinem Leben in Christus war. Du musst das deklarieren. Ich habe das erhalten. Ich habe diese neue Natur. Wenn du Dinge aus deiner Vergangenheit nicht loslässt, wirst du nicht frei werden. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, und ich laufe auf das Ziel zu. Vielleicht schocke ich dich jetzt mit meiner Aussage. Deine Vergangenheit nicht loszulassen ist eine egozentrische Haltung, denn da schaust du nur auf dich. Du bist dein eigener Mittelpunkt und lässt das Alte nicht los. Aber Jesus ist das Zentrum. Er ist mein Ziel. Es ist eine Entscheidung. Du musst nicht mehr zurückschauen. Nächste Frage. Wie faste ich im neuen Bund? Antwort von Reinhard. Fasten bedeutet nicht essen. Alles andere ist nicht Fasten. Fasten ist die Abstinenz von jeglicher Form von Nahrung. Die erste Frage ist nicht, wie fasten wir im neuen Bund. Die erste Frage ist die Frage nach dem Motiv. Es ist wie bei der Sünde. Wir müssen nicht fragen, ob wir sündigen oder nicht, sondern warum wir sündigen. Denn Christus hat alles getragen, daher ist meine Sünde nicht mehr wichtig. Ich wurde von Christus erkauft, deshalb brauche ich nicht mehr zu sündigen. Beim Fasten ist es das Gleiche. Warum faste ich? Und wir fasten nie, um etwas von Gott zu erhalten. Mein Motiv ist, ich reagiere auf das, was Jesus am Kreuz für mich tat. Ich verbinde mein Herz mit Gott. Das ist mein Grund fürs Fasten. Alles im neuen Bund ist eine Antwort. Ich bin von Christus erlöst worden. Ich habe es verstanden und bin ihm dankbar. Nächste Frage. Wenn ich für jemanden bete und die Person nicht geheilt wird, was bedeutet das? Antwort von Matthäus. Es bedeutet, dass du lernen musst, für die Kranken zu beten. Wir werden nie eine Antwort auf unser Warum bekommen. Aber auf eins haben wir eine Antwort. Jesus hat die Heilung für jeden Einzelnen gebracht, der an ihn glaubt. Wenn eine Heilung nicht eintritt, frage ich nicht nach dem Warum. Ich sehe bei einigen Christen diese Haltung. Sie fragen nach dem Grund, warum es nicht geschehen ist, ob es eine Ursache beim anderen oder bei mir selbst gibt. Und sie hören auf, um Heilung zu beten oder andere geistliche Handlungen zu tun. Denn sie denken, dass da irgendwo etwas nicht stimmt. Ich denke, das ist eins der größten Probleme heutzutage. Wir müssen weitermachen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, damit du das verstehst. Du beginnst morgens zu laufen. Nun hast du ein bisschen Schmerzen im Unterschenkelmuskel und außerdem tut dir die Hüfte etwas weh. Deshalb hörst du auf zu laufen. Wenn du jetzt aufhörst, wirst du nie wirklich laufen. Manche Dinge müssen wir einfach durchstehen. So ist das Leben. Dann werden wir vorankommen. Bete weiter. Mach weiter. Ergänzung von Reinhard. Die erste Person, für die ich betete, sei geheilt. Ihr Zustand verschlimmerte sich und sie starb. Mein Sohn war so krank und er wurde nicht geheilt. Ich habe mich nicht darum gekümmert, ich habe weitergemacht. Nächste Frage. Reinhard, wie viele Tattoos hast du und warum? Antwort von Reinhard. 2 Stück, weil ich sie mag. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Kraft und Salbung? Antwort von Reinhard. Kraft erhalten wir durch den Heiligen Geist. Salbung hat mit der Autorität zu tun, die wir in Christus haben. Ein König wurde von oben bis unten gesalbt. Das gab ihm keine Kraft. Es gab ihm die Autorität, als König zu herrschen. Der Unterschied ist folgender. Jesus sagte, ich habe Autorität und ich sende euch in dieser Autorität. Das ist die Salbung. Ich gehe in all diesem Segen vom Himmel, der mir gegeben wurde. Jeder Christ hat das. Kraft ist wie das. Der Polizist hat in seinem Land Autorität. Wenn du ein Krimineller bist und er hält dich auf der Straße an, da hat er keine Kraft, dich aufzuhalten. Du könntest ihn totfahren. Und zwar, obwohl er mehr Autorität hat als du. Aber wenn er seine Pistole an deinen Kopf hält, hat er die Kraft, dich zu stoppen. Nun hat er die Fähigkeit, dich aufzuhalten. Das ist Kraft. Der Heilige Geist hat uns die Kraft gegeben, die heilige Energie auszuüben, um die Werke Satans zu zerstören. Aber du brauchst die heilige Autorität. Und du kannst mit dieser Autorität des Reiches Gottes nicht tun, was du willst. Schaut, was 1. Johannes 2,10 sagt. Wir haben eine Salbung von dem Heiligen. Weil der König mich zum König gesalbt hat, habe ich eine Königssalbung und der Heilige Geist gibt mir seine Kraft dazu. Nächste Frage. Schuf Gott das Böse? Antwort von Matthäus. Das ist eine sehr philosophische und auch theologische Frage. Ich weiß, dass es in Jesaja eine Passage gibt, wo Gott sagt: Ich bin der Gott, der das Böse geschaffen hat. Wenn man sich das genau anschaut, stellt man fest, dass Gott über seine Züchtigung spricht und nicht über das Böse. Gott sagt: Ich stehe hinter dem Bösen, das in Israel geschieht, denn Israel war mir untreu. Das Böse ist die Folge seiner Untreue. Das bedeutet nicht, dass Gott das Böse geschaffen hat. Das Böse ist die Konsequenz aus dem Handeln des Menschen, welches die Folge seiner Willensfreiheit ist. Gott schuf die Sünde nicht, aber als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn mit der völligen Willensfreiheit. Das ermöglicht für den Menschen die Möglichkeit zu sündigen. Gott hat die Sünde nicht geschaffen. Wenn ein Mensch sündigt, ist das seine Entscheidung. Wir verstehen also, dass das Böse die Konsequenz eines Lebens in Rebellion gegen den Schöpfer ist. Immer, wenn eine Kreatur gegen den Schöpfer rebelliert, sündigt er. Das Böse ist die Konsequenz, wenn die Menschen Gott verlassen. Ergänzung von Reinhard. Im Hebräischen gibt es eine Formulierung, die es in unserer Sprache nicht gibt. Die Bibel übersetzt das mit Gott sandte. Gott sandte eine Krankheit oder einen Krieg oder eine Plage. Im Hebräischen bedeutet das eigentlich, Gott erlaubte, dass es geschah. Der Römerbrief erklärt das sehr einfach. Gott ließ zu, dass die Menschen sündigen. Sie können wählen, aber er trägt nicht die Schuld an ihrer Schuld. Reinhard, ich beantworte diese nächste Frage, weil das der Person wohl hilft. Zugleich betone ich erneut, bitte folgt keinem Menschen, sondern Jesus. Es handelt sich um ein persönliches Problem, das vielleicht viele Menschen haben. Ich hoffe, mit meiner Antwort Weisheit zu vermitteln, dass ihr keine Fehler macht. Die Frage lautet: Würdest du umziehen, um Gott näher zu sein? Würdest du doch auch so entscheiden, wenn du wüsstest, dass das zu einer Instabilität in deinem Leben führen würde? Antwort von Reinhard: Niemals. Deine Frage zeigt, dass du religiös denkst. Das kann jetzt verletzend auf dich wirken. Deine Frage: Würdest du woanders hinziehen, um Gott näher zu sein? Du kannst Gott nicht näher sein als durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, egal wo du dich auf der Welt befindest. Du glaubst an etwas Äußerliches, von dem ich denke, dass es innerlich ist. Wenn du so handelst, wirst du finanziell in ein Chaos stürzen. Deine Familie würde zerstört und so fort. Und dann würdest du Gott dafür die Schuld geben. An jedem Ort, wo du dich befindest, egal ob es dort dunkel ist oder sehr schön, lass dir zeigen, wie gut Gott ist. Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du findest Gott in deinem eigenen Herzen. Genieße die Intimität mit Jesus genau da, wo du jetzt bist. Aus dieser Intimität mit Jesus wirst du herausfinden, wo du leben willst. Umziehen, um Gott näher zu sein, und finanzielle Instabilität ist für mich ein Widerspruch. Meine ehrliche Herzenssehnsucht für dich ist, dass du mit Jesus intim bist, dass du ihn kennenlernst in dir drin, dass du dich von ihm geliebt und angenommen fühlst. Mach Frieden in deinem Herzen. Nächste Frage. Unser Feind, der im Widerspruch zu Gott lebt, ist er auch überall? Antwort von Matthäus. Nein. Omnipräsenz ist eine göttliche Eigenschaft. Du findest auch nirgendwo in der Bibel, dass Satan an mehreren Plätzen gleichzeitig sein kann. Gott ist so, Satan nicht. Wir machen Satan immer so mächtig, aber er ist besiegt. Eine seiner größten Waffen ist, uns einzureden, er habe Macht. Und wir machen ihn dann stark, obwohl er besiegt ist. So denken wir, er sei omnipräsent und machtvoll. Nichts davon ist wahr. Die Wahrheit ist, Satan ist vollkommen eingeschränkt. Er kann nur die Menschen täuschen, die das zulassen. Vom Buch Genesis bis zum Buch der Offenbarung wirst du finden, dass Satan die Menschen täuscht. Nein, er ist nicht überall. Nächste Frage. Wie kann ich mit meinem 15-jährigen Sohn umgehen, der Funkmusik mag? Antwort von Reinhard. Ich bin kein Experte in Kindererziehung, aber ich weiß eins. Ich bin das Elternteil, er ist das Kind. Ich kann ihm einfach die Entscheidung nicht lassen, sich diese Musik anzuhören. Das Problem ist, dass du zugelassen hast, dass er das tut. Ich habe einen 16-jährigen Sohn, Clayton. In den ersten Wochen, die er bei uns wohnte, hörte ich dauernd von ihm: Ich möchte ein Handy. Ich antwortete ihm: Sohn, ein Handy ist ein Zeichen von Reife. Zeig mir deine Reife, dann erhältst du ein Handy. Er bekam ein Handy und ich sagte zu ihm: Hör einmal Funk, dann ist das Handy weg. Ich erlaube ihm nicht, irgendwelchen Mist anzuschauen, das darf er nicht. Es gibt so viele Versuchungen da draußen. Das macht ihn kaputt. Ich verbiete es ihm, weil ich ihn liebe. Ein großes Problem, das wir haben, ist, wir wollen die besten Freunde unserer Kinder sein. Aber so sind wir nicht gedacht. Wir sind Eltern. Wenn dein Teenager nicht sauer auf dich ist, weil du etwas verbietest, machst du etwas falsch. Es gehört dazu. Er wird auf dem bestehen, was er tun will. Du musst darauf bestehen, dass du ihn genug liebst, dass du ihm das verbietest. Ich liebe Clayton so sehr und er ist oft sauer auf mich. Ich bin nicht abhängig von seiner Liebe. Ich fühle mich genügend geliebt. Wenn du es nicht ertragen kannst, dass dein Kind sauer auf dich ist, hast du ein Problem in dir. Löse das. Schaffe Sicherheit in dir und liebe dein Kind. Und noch etwas. Das Kind gehorcht nicht dem, was du sagst, sondern deinem Vorbild. Wenn du sagst, Funk ist böse, und du schaust sowas im Fernsehen an, dann bist du für dein Kind ein Heuchler. Lebe darin, setze Grenzen. Viele Menschen wollen das wegen des neuen Bundes in ihrem Leben verändern. Die Frage lautet: Warum ist es so schwierig für mich, in meiner Gebetszeit nicht zu bitten, sondern nur zu danken und auf Gottes Güte und Liebe zu schauen? Das ist schwer, da stimme ich zu. Antwort von Matthäus. Weil wir in einer schrecklichen Kultur gelernt haben, so zu beten. Wir haben es so eingeübt. Es macht mich so traurig, wie wir Gott missbraucht haben. Ich spreche über unsere brasilianische Kultur. Du erhältst eine Liste mit Übergabegebeten, eine Liste mit Ratschlägen und Hilfestellungen, und du erfährst nicht, wie du Gott danken kannst. Ich kenne wenige Menschen, die gelernt haben, Gott einfach anzubeten. Die den Gott genießen, den sie fühlen können. Wir haben das nicht gelernt. Warum ist es so schwer, das Bitten aufzuhören? Weil wir nie gelernt haben, Gott zu genießen und seine Größe und Güte zu preisen. Wir haben gelernt zu bitten und betteln. Auch im Lobpreis erwarten wir, etwas von Gott zu erhalten. Das Prinzip lautet, am Abend vor dem Schlafengehen mache ich einen Tagesrückblick. Viele denken gar nicht daran, Gott für den Tag zu danken. Was mich traurig macht. Sogar wenn Menschen lernen wollen, Gott anzubeten, denken sie noch, sie müssten dann etwas von Gott erhalten. Ich mache gerade einen Kurs über Finanzen. Ich habe mich in meiner Lehre auf eins konzentriert. Wir gehören nicht zu diesen Menschen und zu dieser Welt. Wir gehören zum Himmel. Mein Erfolg wird nicht mehr an falschen Aussagen gemessen. Mein Besitz ist nicht mehr, was die Welt sagt. Ich befinde mich in einem heiligen Konzept. Dieser heilige Kontext spricht über mich, wer ich bin. Dadurch wird mein Gebet verändert. Denn ich weiß, ich brauche nicht mehr. Ich weiß, dass alles, was ich brauche, ist, Gott in meinem Leben zu genießen. Zuletzt sage ich noch, was Paulus sagt, Philipper 3,7 bis 9. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, weil es unübertrefflich groß ist, meinen Herrn Jesus Christus zu kennen und in ihm gefunden zu werden. Wenn du weißt, wer du bist und wer Gott ist, dann ändert sich dein Gebet. Wenn du noch in dieser Welt lebst, betest du Bittgebete. Wenn du im Himmel lebst, ändert sich dein Leben und dein Gebet. Ergänzung von Reinhard. Ich fuhr kürzlich mit Daniels Auto und machte es kaputt. Er brauchte ein anderes Auto. Wir haben wirklich viel zu tun, weil wir so viele Pläne haben und vieles zu tun ist, auch für die Waisenhäuser und die Reise nach Europa. Daniel brauchte ein Auto. Was tun Menschen normal? Sie bitten Gott, ein neues Auto zu bekommen und sie suchen stundenlang im Internet oder bei Autohändlern nach dem richtigen Auto, das Gott für sie hat. Daniel sagte, Dad, magst du mit mir gehen und mir helfen? Ich sagte, ja. Wir verließen unser Haus und nach 3 Stunden hatten wir unser Auto und alles war erledigt. Wie haben wir das gemacht? Wir stiegen ins Auto, ich fuhr und ich sagte, danke Herr, dass schon alles gelöst ist. Das Auto für Daniel ist schon da. Ihr Engel verbindet Daniel und das Auto. Wir fuhren nicht einmal irgendwo hin, um Autos anzuschauen. Wir fuhren dorthin, wo wir im Bauch spürten, dass wir hinfahren sollten. Du musst nicht bitten, sondern glauben und handeln. Römer 8,32 sagt, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Beginnt es zu tun, schaut auf seine Schönheit. Ergänzung von Matthäus. Viele Leute fragen, wie ändere ich mein Gebet? Ihr müsst euer Konzept darüber ändern, wer Gott ist. Statt auf Gott zu schauen als den, der deine Wünsche erfüllt, schau auf Gott, der Einzige ist, der die Kapazität hat, dir in dir drin alles zu geben. In dem Moment, wo du Gott siehst, wie er dir in dir gibt, wird sich deine Einstellung ändern. Gott, meine Familie, mein Geschäft, die Finanzen, meine Arbeit, das Geld. Bete nicht so. Bete, Gott, zeige dich mir. Ich möchte dich erleben. Deine Güte, deine Schönheit. Das ist der Schlüssel, in Beziehung zu ihm zu treten und diese Person, die Gott ist, zu genießen. Reinhard zum Abschluss. Heute verbrachte ich meine Zeit mit Jesus in meinem Zimmer. Ich genoss ihn einfach. Gott sagte, Reinhard, es macht mir so viel Freude, wenn du mich genießt, denn ich genieße dich. Es gibt einen Gott im Himmel, der Intimität mit dir haben will. Nicht du mit ihm, er mit dir. Wie kannst du etwas für ihn tun wollen? Genieße ihn und du wirst ihn erleben. Amen.